Offiziere und Soldaten, herhören! Offiziere und Soldaten, herhören! Achtung, Achtung, deutsche Soldaten! Wir bringen eine wichtige Meldung. Am 12. und 13. Juli 1943 fand in Moskau eine Konferenz statt, zu der sich Kriegsgefangene, Deutsche, Offiziere und Soldaten sowie in der Sowjetunion befindliche antifaschistische, deutsche Reichstagsabgeordnete, Gewerkschaftler und Männer des öffentlichen Lebens zusammengefunden hatten. Die Konferenzteilnehmer beschlossen einmütig, das Nationalkomitee Freies Deutschland zu bilden. Das Nationalkomitee Freies Deutschland. Wir bringen jetzt eine Original-Tonaufnahme der Verlesung des Manifestes durch den Präsidenten Erich Weinert. Die Ereignisse fordern von uns Deutschen unverzügliche Entscheidung. In dieser Stunde höchster Gefahr für Deutschlands Bestand und Zukunft hat sich das Nationalkomitee Freies Deutschland gebildet. Das Nationalkomitee erachtet sich als berechtigt und verpflichtet, in dieser Schicksalsstunde im Namen des deutschen Volkes zu sprechen, klar und schonungslos, wie die Lage es erfordert. Hitler führt Deutschland in den Untergang. Die Tatsachen beweisen, der Krieg ist verloren. Deutschland kann ihn nur noch hinschleppen um den Preis unermesslicher Opfer und Entbehrungen. Wenn das deutsche Volk sich weiter willenlos und widerstandslos ins Verderben führen lässt, dann wird es mit jedem Tag des Krieges nicht nur schwächer, ohnmächtiger, sondern auch schuldiger. Dann wird Hitler nur durch die Waffen der Koalition gestürzt. Das wäre das Ende unserer nationalen Freiheit und unseres Staates. Das wäre die Zerstückelung unseres Vaterlandes. Und gegen niemanden könnten wir dann Anklage erheben, als gegen uns selbst. Deutsche Soldaten und Offiziere an allen Fronten, ihr habt die Waffen. Bleibt unter den Waffen, mahnt euch mutig unter verantwortungsbewussten Führern, die einzig mit euch im Kampf gegen Hitler den Weg zur Heimat, zum Frieden.